Da wir gar kein Publikumsmikro haben, es wird auch schwierig mit durchgeben, würde ich die Fragen hier vorne einfach sammeln, nochmal wiederholen, 3 Stück jeweils und euch dann antworten lassen und danach dasselbe nochmal machen. Okay, ich sehe da hinten eine Frage, dann von dir und dann da hinten. Ich fasse dann nochmal ganz kurz zusammen. Also du da hinten hattest gefragt, ob man das nicht nochmal, das Beispiel der Nation nicht nochmal am Nahostkonflikt oder am US-Imperialismus irgendwie festmachen kann, ob man da die Theorien nicht nochmal verdeutlichen oder ob sich das explizit nicht vereinbaren lässt mit einem speziellen Theorieansatz. Die zweite Frage hat auf den Irakkrieg konkret Anfang der 90er abgezielt und die Frage an die antideutsche Position aufgeworfen, warum gerade sie da eben sich selbst widerspricht, indem sie halt eben die These aufgeworfen hat, dass sich halt der NS mit seinen Konsequenzen eben im Irak wiederholt. Die letzten beiden Fragen haben sich auf das Individuum und das Subjekt bezogen und wollte halt eben wissen, warum, also hat sich explizit jetzt an die Top gewandt, ob Nationalismus als Antwort der Probleme des Individuums halt eben vorausgeht oder eben hinterher steht. Genau. Und das zweite darauf aufbauend war eben, warum so viele Konkretisierungen der Geschichte gemacht werden, aber beispielsweise bei Aufrufen zum, ich glaube, also es war der 9. November 2009, den du meintest. Genau, und warum da der Antisemitismus eben im Aufruf ausgespart wurde. Ich würde auf die ersten 2 Fragen antworten. Ich glaube, die dritte ging dann eher direkt an Felix. Deshalb werde ich dazu wahrscheinlich eher nichts sagen. So, die erste Frage, wie positioniert man sich im Nahostkonflikt? Das ist ja in einer gewisser Weise der Finger in die Wunde. Weil man kann ja aus einer antideutschen Position relativ unproblematisch sagen, naja, ich bin antinational, aber zugespitzt auf antideutsch. Und da kann man mit antinationalen Genossinnen relativ gut darüber sprechen. Ups, ich weiß gleich den Tisch um. Schwieriger wird es dann natürlich, meine ich, bei der Frage, wie geht es denn mit anderen spezifischen Nationen? Ich würde die Position stark machen, dass es einen Unterschied macht, wie sich Nationen historisch historisch formieren. Deshalb hat zum Beispiel Israel als Schutzraum für Jüdinnen eine andere historische Bedeutung als Deutschland, der Staat, der den Holocaust, die Shoah vollzogen hat. Die USA hatten ein anderes Nationsbeständnis, einen anderen Nationsgründungsmechanismus etc. Jetzt heißt es hier, glaube ich, irgendwie eine Mittelposition zu finden. Auf der einen Seite würde ich sagen, dass eine antideutsche Position immer Solidarität mit Israel heißt. Das Existenzrecht Israel steht überhaupt nicht zu irgendeiner Debatte. Und Israel ist einfach eine notwendige Nation. Dann könnte man natürlich das Wort bemühen, okay, dann sagen wir, alle anderen Nationen leben so möglichst kurz und Israel lebt halt noch so ein bisschen länger, solange wir das noch brauchen. Aber de facto macht die antideutsche Position noch was anderes. Es finden nämlich noch andere Hierarchisierungen statt. Es gibt nämlich auch eine größere Sympathie mit dem amerikanischen Nationsmodell als mit dem deutschen etc. Weil man sagt, na gut, das amerikanische Nationsmodell, da werden zum Beispiel auch die liberalen Freiheiten des Individuums wurden jedenfalls in der Nationsgründung ganz anders verwirklicht als in Deutschland etc. Das ist, finde ich, eine schwierige Frage. Ich würde aber sagen, dass eine antideutsche Position versuchen muss, sich mit diesen Widersprüchen zu konfrontieren, zu sagen, natürlich ist für uns die Kategorie Nation abzulehnen. Die Nation ist kein revolutionäres freiheitliches Subjekt, so, das findet nicht in diesem Stand statt. Dennoch müssen wir differenzieren, wenn es um die konkreten historischen Ereignisse geht. Und das heißt nun mal Solidarität mit Israel und das heißt natürlich auch Ablehnung von Anti-Amerikanismus. Gut, die Frage zum Irakkrieg. Also am Irakkrieg lässt sich, glaube ich, was zeigen, was ich auch persönlich als ein Problem innerhalb der Antideutschen wahrnehme. Es wird nämlich es wird der Begriff der deutschen Ideologie entwickelt anhand der Schrift von Marx Engels. Die wird dann konkretisiert in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus als bestimmte Abspaltung, die zum Vernichtungsantisemitismus führt. Und das ist jetzt die große Übertragungsleistung, wird jetzt eben nicht mehr nur spezifisch in Deutschland gesehen, sondern wird gesagt, das taucht in Deutschland als erstes auf und wird dann kommt dann in anderen Kontexten wieder vor. Zum einen die These in der Philosophie Heideggers beginnt die, na, das stimmt vielleicht auch relativ. Die andere Frage ist, wie es dann im Poststrukturalismus aussieht. Ich finde es schwierig, von vornherein zu sagen, das ist alles deutsche Ideologie und geht auf einen Vernichtungsantisemitismus. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig. Auch wenn es natürlich auf alle Fälle problematische Seiten des Poststrukturalismus gibt, das will ich auf alle Fälle hervorheben. Und dann kommt natürlich die Übertragungsleistung auf die Frage, wie geht man konkret im Nahostkonflikt und in der Auseinandersetzung mit Israel damit um. Und dann wird halt auch gesagt, naja, was die Hamas oder die Hezbollah vollführen, das ist deutsche Ideologie, das ist quasi das Gleiche und deshalb müssen wir Israel davor beschützen. Und ich glaube halt, ich glaube auch, dass bei weiten Teilen von Hamas und Hezbollah ein Vernichtungsantisemitismus vorherrscht. Ich würde aber nicht sagen, und das ist jetzt deutsche Ideologie, sondern ich würde sagen, da kann man vielleicht anknüpfen, man kann sich versuchen, was herzuleiten, aber wir müssen jetzt hier auch wieder die Spezifiken anschauen. Und ich glaube, das ist quasi der theoretische Rahmen, in dem sich die Debatte um den Golfkrieg im Grunde bewegt. Ne? Ob man quasi sagt, da tritt jetzt genau das Gleiche auf. Dennoch würde ich in dieser Position sagen, dass natürlich das Eingreifen der USA in den Golfkrieg, ob man da jetzt deutsche Ideologie heraufbeschwört oder nicht, trotzdem ein richtiges Eingreifen war, um Israel zu beschützen. Genau, das waren meine beiden Statements. Wollt ihr noch was zu den ersten beiden Fragen sagen? Also du hast jetzt quasi die Irak-Frage und die Nahost-Staaten-Frage eben zusammen beantwortet. Yes. Ja, es war ja schon sozusagen der Versuch, hier eine Gretchenfrage oder ein Bekenntnis zu erzwingen. Ich habe natürlich kein Gruppenmandat, über Israel hier zu sprechen. Also kann ich immer nur als Einzelperson reden. Ich würde sagen, schon die Frage nach dem Existenzrecht Israels aufzuwerfen, setzt Israel in eine besondere Position. Nach dem Existenzrecht von der Schweiz hat bis jetzt niemand gefragt. Schon das allein ist ein Skandal, nach diesem Existenzrecht überhaupt zu fragen. Die Frage ist, muss man dann solidarisch mit Israel sein oder ist man solidarisch mit allen von Antisemitismus Betroffenen? Und wenn man klar hat, dass ein Staat etwas ist, was den Menschen letztendlich zu ihrem Schaden gereicht, ist es meines Erachtens auch ein bisschen merkwürdig, gerade Jüdinnen und Juden einen Staat an den Hals zu wünschen. Trotzdem ist sozusagen die Notwendigkeit aufgrund des Antisemitismus historisch da und Punkt. Wirklich nur eine Fußnote dazu. Also Hamas, Poststrukturalismus, Irak, zu allem müssen wir jetzt eine konsistente antinational, antideutsche Position entwickeln. Also da würde ich dann tatsächlich doch eher von der Spezifik ausgehen und den spezifisch deutschen, völkischen, nationalsozialistischen Bezugspunkt tatsächlich als so einen ideologischen Fluchtpunkt oder einen ideologiekritischen Fluchtpunkt im Auge behalten, aber da nicht zu jeder Frage eine Gretchenfrage konstruieren. Ich habe zum Thema Israel ein halbes Mandat zu einem Satz, nämlich: Zum Glück ist Israel nicht auf unsere Solidarität angewiesen. Viel wichtiger ist, natürlich ist Antisemitismus in der radikalen Linken ein riesiges Problem. Vielleicht stimmen mir da jetzt einige nicht zu, aber aus meiner Erfahrung überraschenderweise, nein, nicht überraschenderweise, aus meiner Erfahrung im europäischen Ausland sehr viel stärker als in Deutschland. Und die Herausforderung ist, mit diesem Umstand umzugehen, und zwar produktiv umzugehen. Es ist extrem einfach, den zu denunzieren und ihn in den Fluchtpunkt zu stellen, des Nationalsozialismus und sozusagen strukturellen Antisemitismus, Vernichtungsantisemitismus zu unterstellen und diesen Vernichtungsantisemitismus dann auch anderen Trägern irgendwie anzudichten, also jetzt Iran, Irak, Hamas, Hisbollah, was auch immer. Sehr viel schwieriger ist es, gerade als Ideologiekritikerinnen und Ideologiekritiker wissen wir, wie naheliegend antisemitische Deutungsmuster sind. Und wenn was dran ist, dass Ideologiekritik eben immer auch ein Praxismoment mit einschließt, den Versuch, diese naheliegenden Deutungsmuster zu durchbrechen und möglicherweise in eine emanzipatorische Perspektive zu lenken, dann muss es eben auch heißen, dass man diesen Antisemitismus in der radikalen Linken, oder sei es nur einen strukturellen Antisemitismus in der radikalen Linken, eben auch politisch und soweit es eben auch geht, konstruktiv angehen muss und angreifen muss. Und das wäre so eine Perspektive, die ich mir von so einer antideutsch, antinationalen, radikalen Linken wünschen würde. Schön. Dann würde ich zur nächsten Frage weitergehen. Also die hatte auf Nationalismus als Antwort auf Probleme des Individuums abgezielt und würde dann mit dir ganz gerne anfangen. Also du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, gefragt oder zweifelnd eingeworfen, ob man den Staat da so früh mit ins Bild nehmen muss oder ob der sozusagen nicht nachträglicher Bezugspunkt dieser nationalistischen Projektion ist. Und ich weiß nicht ganz, wie man das trennen will, aber der systematische Grund, den Staat da von Anfang an mitzudenken, ist eben, dass die staatliche Souveränität, die manifeste Handlungsfähigkeit des Gewaltmonopolisten, dass die ganz wesentlich ist, als Bezugspunkt, als Projektionsfläche der nationalen Identität. Weil sie genau das kompensiert, was das bürgerliche Individuum eben nicht hat. Es hat eben keine souveräne Handlungsfähigkeit. Und gegenüber den in letzter Instanz unpersönlichen Konfliktlagen kapitalistischer Vergesellschaftung verkörpert eben der Staat in seinen Institutionen, in seinen Symbolen, in seiner konstruierten Geschichte das, nach dem sich die nationale Projektion sehnt, nämlich Handlungsfähigkeit, Kontinuität. Und deswegen, denke ich, gehört der Staat unmittelbar in das Bild nationaler Projektion mit rein. Möchtest du noch was sagen, da die ERG jetzt gerade nicht da ist? Das war eine Frage an die Job. Genau, also bist du zufrieden? Nein? Dann würde ich zur nächsten Frage weitergehen, die Konkretisierung der Geschichte. Warum fehlt Antisemitismus oder wird Antisemitismus in einem Aufruf, der sich gegen die Wiedervereinigungsfeierlichkeiten richtet, ausgeklammert? Also jetzt nur mal zum Verständnis, wir reden über einen Aufruf und eine Bündnisdiskussion von vor 4 Jahren, oder waren es 5? 4. Von vor 4 Jahren. Und über einen Aufruf, der, glaube ich, eine Seite lang war und den meine Gruppe, glaube ich, eingebracht hatte. Und in dem ging es ganz zentral um das damals vorherrschende Narrativ, nämlich die Freiheit. 60 Jahre Grundgesetz, 20 Jahre Superdeutschland, Sieg der Freiheit in der Welt. Und also gerade vor dem Hintergrund, dass in der Debatte um das Holocaust-Mahnmal sozusagen der Antisemitismus oder der Topos des Antisemitismus eine ganz andere Verlaufsform genommen hat als von Antideutschen Anfang der 90er gedacht, dass PolitikerInnen sich hingestellt haben und gesagt haben, hier Solidarität mit Israel ist hier Staatsraison. Vor diesem Hintergrund ging es uns nicht darum, jetzt doch noch irgendwie den untergründigen Antisemitismus, den man bei bürgerlichen Subjekten immer unterstellen muss, in den Vordergrund zu rücken, sondern dieses zentrale Ideologem der Einheitsfeiern und dieses Supergedenkjahrs. Ich habe schon damals gesagt, man soll diesen Aufrufentwurf nicht so wichtig nehmen. Also wir haben, glaube ich, 2 Jahre vorher internationale Kontakte mit Bündnis, den Topos Antisemitismus behelligt. Wir haben dieses Thema Antisemitismus bei vielen Gelegenheiten hier in Deutschland angebracht. Da ist, glaube ich, dieser Entwurf wird da einfach zu hoch gehängt. So, man hätte das einbringen können. Es schien uns nicht wesentlich. Und ein Moment, der vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dass wir gegen so ein schematisches Denunzieren in bestimmten Fraktionen antideutscher Kritik was hatten. So, wir wollten nicht schon wieder aus der hohlen Hand einfach so mal eben den Topos Antisemitismus verschleudern, sondern sozusagen eine Kritik entwickeln, die relativ spezifisch auf diese Einheitsfeierlichkeiten zugeschnitten war. Aber ich gebe zu, man hätte das auch machen können, vielleicht auch sollen, um diesen leidigen Konflikt nicht zu eskalieren und um ein tatsächlich durchhaltendes Problem des deutschen Nationalismus zu thematisieren. Okay, vielen Dank. In Anbetracht der späten Uhrzeit würde ich jetzt gerne maximal noch eine Frage, wenn es dringend ist, auch noch zwei Fragen dran nehmen, da die Referentinnen hier einiges geleistet haben. Genau, also gibt es den Bedarf überhaupt noch? Ansonsten haben wir ja danach noch eine großartige Mobilisierungsveranstaltung. Genau, also es gibt noch die zwei Fragen, wenn sich dann nichts ergibt, dann bitte eine kurze, du da hinten. Okay, da, ja, ich habe dich gesehen. Vielleicht vorziehen. Ja, ich würde dich auf jeden Fall vorziehen, dann du da hinten noch und wenn es ganz schnell geht, da, also keine Co-Referate bitte. Ich würde jetzt mal die ersten beiden Fragen zusammenfassen, also es geht um das Verhältnis von Reflexion und Praxis, wie sich das eben mit einer antideutschen bzw. antinationalen Theorierichtung vereinbaren lässt. Genau. Ich würde das durchgeben und die zweite Frage hatte sich konkret auf die Solidarität mit Israel, also den Nationalstaat Israel versus die Solidarität mit allen von Antisemitismus Betroffenen bezogen, genau. Ich würde ganz gern auf diese erste Frage antworten, weil die mir auch sehr am Herzen liegt und ich sehr froh bin, dass sie gestellt wurde. Welche Rolle hat Ohnmacht oder was ist sozusagen die Selbstkritik da drin? Ich glaube, wenn man erstmal klar hat, dass Ohnmacht, eigene Widersprüche, in denen man drinsteckt, Ausgangspunkt ist, über das ideologisches Denken überhaupt zu begreifen ist, dann muss man sich natürlich selbst auch immer unter Ideologieverdacht stellen. Denn wir sind selber ohnmächtig und unsere Praxis ist, würde ich sagen, häufig ein Leerlaufen, ein irgendwas tun, um das Gefühl zu haben, hier irgendwie fähig zu sein. Ja, wir treffen uns alle hier und diskutieren erstmal, was ist besonders scheiße an Deutschland, anstatt was kaputt zu machen zum Beispiel. Nicht, dass es besser wäre, aber sozusagen, und dann setze ich mich hier hin und sage, ich habe wieder politisch was gemacht, weil ich habe ja hier irgendwie geredet. Und versuche das irgendwie in meinen sonstig schon stressigen Alltag und meinen Zeitdruck irgendwie reinzubringen. Und ich würde sagen, da steckt schon irgendwie drin, dass die politische Praxis, die wir so machen, die manchmal auch von außen ja sehr skurril wirkt, immer sozusagen ein Versuch ist, irgendwie zumindest das Gefühl zu haben, irgendwie die Ohnmacht zu überwinden. Und zu sagen, die Frage ist schon, sozusagen, müssen wir nicht mehr uns überhaupt klar werden darüber, wie scheiße marginalisiert oder ohnmächtig wir gegenüber diesen Verhältnissen sind, um dann mal wieder klarzukriegen, sozusagen also wenn man sich anguckt, wie diese Debatte, die wir hier so ein bisschen nachstellen, irgendwie mit was für Leidenschaft und Hass und Wut, die geführt wurde, gemessen daran, welche gesellschaftliche Relevanz das hat, dann ist das schon ein interessanter Punkt, wo man mal gucken muss, was tun wir da eigentlich? Und unser Punkt wäre schon sozusagen ein Ausgang der Kritik von der eigenen Ohnmacht, eben vom subjektiven Leid der Leute, von dem, was sozusagen und von uns, was gesellschaftlich vermeidbares Leid abzuschaffen, eine Theorie, die ausgeht von der Ohnmacht in der praktischen Absicht, sie zu überwinden. So, ja, so viel dazu. Ja, also Thema Selbstkritik. Eine schematische Formkritik ist natürlich die Pest. Also eine schematische Kritik in so einer antinationalen, in so einem antinationalen Jargon ist natürlich kaum auszuhalten. Formkritik ist ja auch nur nicht die durchgeführte Kritik, sondern ihre Ausgangsbedingungen. Zum Thema Größenwahnsinnig, ja, das stimmt schon ein bisschen, aber es zeigt ja auch einen historischen Aggregatzustand der radikalen Linken in Deutschland. Also ich suche mir ja nicht aus, vollkommen losgelöst vom ehemals revolutionären Subjekt, da mein Schlaumeier-Materialismus zu pflegen, sondern ich versuche halt, soweit es geht und mit wem es geht, die Bedingungen möglicher Emanzipation irgendwie an denen mitzudrehen. Und da muss man sozusagen auch ein Stück weit zu Größenwahn bereit sein. Also beste Beispiele sind ja unsere Mobilisierung zum europaweiten Aktionstag M31. Ein völlig größenwahnsinniges Projekt, als wir im September 2011 die ersten Ideen dazu gewälzt haben. Und einen Monat später passierte Occupy. Und dann standen wir plötzlich da und hatten ein Thema und eine Welle. Und dass diese Mobilisierung so mittelgroß blieb, lag eben auch daran, dass sie eine klare antikapitalistische, antinationale, ideologiekritische Linie gezogen hat, um mal ein Statement zu setzen. Also hier, reformistische Massenproteste kann jeder organisieren. Aber mal eine klare antikapitalistische Position wahrnehmbar zu machen zu einem Bezugspunkt, das war eben der Sinn der Übung. Und es hat für uns überraschend hier in Berlin und auch bundesweit eine sehr breite Mobilisierung dann nach sich gezogen. Es haben sich sehr viele Gruppen auf so eine Perspektive mal zentriert. Und dadurch haben wir durch so ein bisschen Größenwahn und viel Glück und Weltgeist mehr gewonnen, als wir jemals gedacht hätten. Damit komme ich gleich zum Punkt Primat der Praxis. Also die Lehren, die aus diesem Praxisfetisch der Linken gezogen wurden, waren ja zu Recht jetzt erstmal ein Stopp, ein Aufkündigen scheinbar naturwüchsiger Allianzen und eine ideologiekritische Selbstvergewisserung der Fallstricke, die diese Praxis zu so einem Scheiß gemacht haben. Also mit so einem schrägen Bezug auf das Proletariat und das Volk. Das Resultat ist allerdings nach 15, 20 Jahren eine krass identitäre antideutsche Praxisverweigerung. Nicht von allen, aber von sehr vielen in diesem Spektrum. Also der Generalverdacht gegen jede Praxis, irgendwie doch mit dem ideologischen Mainstream zu kollaborieren. Und eine panische Weltwahrnehmung, sobald eine bestimmte Kritiklinie verletzt wird. Beispiel Blockupy. Da wurde uns vorgeworfen, mit Antisemiten zu kooperieren. Leute mit einer verkürzten Kapitalismuskritik, die da tendenziell wieder ein völkisches Programm oder was auch immer insgeheim vorantreiben. Und klar gab es Demonstrationen, in denen struktureller Antisemitismus eine Rolle spielte. Klar ist der Zylinderkapitalist von Attac eine strukturell antisemitische Performance. Klar ist jedes zweite Video auf YouTube zur Krise strukturell antisemitisch. Aber das kann ja nicht heißen, dass man sich aus dem Prozess völlig zurückzieht, sondern muss umso mehr heißen, dass man versucht, in diesem Prozess bestimmte Tabus einzuziehen. Und meiner Wahrnehmung nach funktioniert das. Also im Krisenbündnis Berlin, wenn da drei ideologiekritische Gruppen sitzen, mit einem antinationalen, antideutschen, was auch immer, was das ist der Hintergrund, dann ist das ein Block gegen diese verkürzt antikapitalistische, zum Teil strukturell antisemitische Kritiklinie, die von vielen Gruppen vertreten wird. Die Erfahrung ist nur, dass die meisten antinationalen und antideutschen Gruppen da nicht erscheinen bei solchen Bündnistreffen. Und dann sitzt man da alleine. Und hinterher kriegt man vorgeworfen, dass da irgendwelche strukturell antisemitischen Positionen einen zu großen Raum eingenommen hätten. Zweiter und letzter Punkt. Blockupy war eben nicht das Schaulaufen der strukturellen Antisemiten, sondern es ist tatsächlich gelungen, durch eine aufmerksame Bündnispolitik diese Position in den Hintergrund zu drängen. Das zentrale Motiv war die Austeritätspolitik. Klar sind ein paar Idioten rumgelaufen und haben sich so Boykott Israel auf den Bauch gemalt. Aber es ist doch Unsinn, diese erwartbaren Motive zu skandalisieren und die politische Praxis einzustellen, sondern worauf es ankäme und was uns sozusagen in den letzten 3-4 Jahren Bündnisarbeit tatsächlich gefreut hätte, wäre, wenn wir mal ein paar mehr Ideologiekritikerinnen und Ideologiekritiker dort angetroffen hätten. Da wäre man nämlich nicht immer so alleine gewesen. Es war ja auch die Frage nach Selbstkritik. Das ist total, finde ich, das ist so schwierig, das für eine Strömung, es ist wahrscheinlich sogar schon schwierig für seine eigene Gruppe zu sagen, wie viel Selbstkritik man leistet. Das geht dann, glaube ich, immer von den einzelnen Personen aus, wie weit sie sich selbst, ihre theoretische Arbeit und ihre praktische Arbeit selbstkritisch hinterfragen können. Ich finde es ein total wichtiges Moment, weil es vielleicht die einzigste Möglichkeit ist, immanent auf ideologische Versteifungen reagieren zu können. Deshalb finde ich die Frage wichtig. Zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Ich sehe natürlich das Problem, dass sich eine antideutsche Linke im Grunde der Praxis entsagt hat und gesagt hat, politische Praxis ist einfach auf unbestimmbare Zeit vertagt. Nachdem wir vom schon häufig zitierten Bündnis aus Mob und Elite sprechen, nachdem die nach 68 etc., das muss ich jetzt irgendwie, glaube ich, historisch alles nicht mehr relativieren. Gleichzeitig war eine antideutsche Linke nie praxisfern. Sonst gäbe es nämlich keine antideutschen Antifa-Gruppen, würde ich sagen. Denn es gab immer die Notwendigkeit zur Intervention innerhalb dieser deutschen Zustände. Und wenn es halt einfach nur hieß, dass man auf dem Land antisemitische Nazis erklären muss, dass sie lieber woanders hingehen. Von dem her gibt es eine zumindest interventionistische antideutsche Praxis, die sich zum Beispiel in Antifa-Gruppen zeigt. Dass Antideutsche selten sich in antikapitalistischen Bündnissen zeigen, ist, glaube ich, zum einen natürlich eine vielleicht sogar übersteigerte Wahrnehmung des strukturellen Antisemitismus. Da würde ich dir, auch wenn ich Blockupy einfach keine geile Sache fand, würde ich dir in manchen Punkten sogar zustimmen, dass mich, wenn irgend so ein Trottel da irgendwie rumläuft und sagt so, es war jetzt irgendwie, Israel ist jetzt hier an einem schuld oder sowas, dass das heißt, dass jetzt da alles Antisemiten sind, da würde ich dir noch übereinstimmen. Aber ich würde sagen, es liegt noch an was anderem und das ist nochmal ein anderer Konflikt, der aufgemacht worden ist. Und zwar, dass nämlich antideutsche Praxis oder antideutsche Theoriezirkel sich immer eher in der Position von der linken Polbildung verstanden hat und weniger in der Massenorganisationsfrage. Also diese Spaltung in antideutsch und antinational ist auch eine organisatorische Frage, wie sich die Linke aufstellt. Ne? Und das ist quasi die Frage, die man stellen müsste. Und aus einer antideutschen Perspektive würde man sagen, naja, Gruppen, die versuchen, große Bündnisse zu mobilisieren, Gruppen, die versuchen, große Massen große Massen zu organisieren, gleichen sich einfach in Biedern sich tendenziell faschistoiden Personen an. Das ist, ich will nicht sagen, dass das meine Position ist, sondern dass es eine antideutsche Position darauf ist. Ja, ich wurde gefragt zu präzisieren, was ist denn der Unterschied? Also ist nicht Solidarität mit Israel die praktische Solidarität mit von Antisemitismus Betroffenen? Würde ich sagen, haut hin, wenn man sich wünscht, dass alle Juden nur in Israel wohnen. Ist zum Glück nicht so. Gibt es auch hier welche. Und mit denen bin ich genauso solidarisch. Und wie Felix schon gesagt hat, die in Israel wohnen, haben schon einen starken, wehrhaften Staat als Schutz, der meine Solidarität zum Glück nicht braucht. Genau, so viel dazu. Aber ich würde doch, oder verbietest du mir das aus Zeitgründen zum Praxisding noch drei Sätze zu sagen? Das würde ich quasi so als Schlussstatement dann einleitend. Genau, ich mache dann auch kein Schlussstatement. Was heißt Praxis angesichts sozusagen der antideutschen Kritik und auch der Einsicht, dass sich doch wieder Leute lieber als Mob formieren als solidarische Gegenbewegung? Und das Problem ist so ein bisschen, dass antideutsche Kritik zu sehr unserer Auffassung nach sagen, den Rückfall des Individuums ins regressive Kollektiv als sagen, negative Aufhebung der Widersprüche kapitalistischer Ordnung in Fokus gesetzt hat und darüber sozusagen häufig da reingekommen ist, das bürgerliche Individuum zu affirmieren. Wir müssen jetzt hier bloß keine Kollektivität singulär sein, quasi. Und da wäre sozusagen eben, wenn wir davon ausgehen, dass Ideologie eben in dieser Selbstwidersprüchlichkeit des bürgerlichen Individuums liegt, dann ist sozusagen das Verweilen bei der Individualität, das Nicht-Umsetzen solidarischer Praxis, die ständige Offenhaltung der Möglichkeit des Kippens in regressive Kollektivitäten, so dass wir erstmal sagen würden, wir müssten eine Praxis finden, in der sozusagen Solidarität ohne repressive Kollektivität möglich ist. Die Frage ist, wie ist das möglich? Wir wissen das auch nicht, aber wir fänden das eine super spannende Frage und das wäre sozusagen die Praxis, wo wir meinen, darum geht's. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel erstmal versucht, auch zum Beispiel auch M31 mit anzuschließen und zu gucken, was ist da möglich. Genau. Nicht, dass wir sagen, das wäre jetzt der Endpunkt solidarischer Organisierung, aber vielleicht der Anfangspunkt. Wer möchte zuhören? Du hast schon, ihr habt beide alles schon gesagt? Sehr schön. Gut, dann würde ich das hier auch in Anbetracht der späten Stunde und da wir ja noch einen spannenden Infovortrag vor uns haben, vorerst beenden. Von meiner Seite gibt es noch einen klitzekleinen Terminhinweis für alle Leute, die gerne feiern. Nächste Woche am Freitag findet eine Soli-Party zugunsten der autonomen Neuköllner Antifa statt. Die ist im Südblock ab 23 Uhr. Es gibt alles durch die Bank weg an Musik. Der Südblock ist in der Admiralstraße 1 in Berlin-Kreuzberg am Cottbusser Tor. Und du willst auch noch einen Termin sagen? Werbung, ja? Ja, am 2. ist im Blank The Excellent Cut, das antinationale Festbankett. Karten können bestellt werden, alle Infos auf unserer Homepage. Und in einem Monat steigt die 5. Marx Herbstschule mit kompetenten ReferentInnen und Referenten und einer schönen Abendveranstaltung und einer Party, wieder im Blank, glaube ich, in einem Monat dieses Jahr zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation. Und du hattest auch noch Werbung? Keine Werbung mehr. Cool. Dann bedanke ich mich bei euch allen und auch beim Publikum. Und hört euch den Vortrag auf jeden Fall noch an, um ein bisschen der Theorie Praxis folgen zu lassen, sozusagen. Dankeschön.